Heute mit einem Feature über Rohstoffhunger und ein Element, das unsere Welt verändert. Lithium, ein silbrig-weißes Metall als der Schlüssel zur Zukunft. Es steckt in unseren Smartphones, treibt E-Autos an und entscheidet über Energiewende oder Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Doch woher kommt es eigentlich und welchen Preis müssen wir dafür zahlen? Robert heißt nicht Robert. Eigentlich. Seinen echten Namen will er nicht im Radio hören. Ich kenne Robert so gut, dass ich schon träumte, er wäre mein unglücklicher jüngerer Bruder. Ich will ihm helfen und kann nicht. Denn Robert ist vergiftet. Was er im Körper hat, kennen wir nur aus dem Chemieunterricht. Ich habe eindeutig eine schwere Schwermetallvergiftung. Und das ist nicht nur das Quecksilber. Der Bleiwert ist sogar noch höher. Und mit dem Blei im Quecksilber, das zerstört die Nervenenden. Dadurch hat man Arthrose in den Händen. Meine Hände sind krumm und schief. Und ich habe auch Atemschwierigkeiten. Robert war in der DDR Arbeiter im VEB Erdgasförderung Salzwedel. Reinigte Pumpen auf der Feldstation, wo mit dem Erdgas auch Begleitwasser nach oben schoss. Wie giftig, wusste er damals nicht. Mit 40 wurde er krank, arbeitsunfähig. Robert zeigt seinem Kollegen Laborbefunde. Sie beweisen, auch mit Lithium sind die Erdgaskumpel belastet. Klaus Stajenski, der ist bereits verstorben, der Kollege. Der hat hier 124 Mikrogramm Lithium im Urin drin. Hier ist ein Kollege, ehemalig auch von Erdgas, der hat im Stuhl 9,4 Milligramm pro Kilogramm. Das ist eine 47-fache Überschreitung des Grenzwertes. Ja, das ist ganz schön heftig. Alles nur Einzelschicksale, Jahrzehnte vorbei und vergessen? Heute zählt Lithium als Schlüsselelement der Energiewende und soll schon im Jahr 2026 in Deutschland industriell produziert werden. Ich frage mich, welchen Preis zahlen Menschen und Landschaft für den neuen Boom? Dafür begebe ich mich auf Erkundungsreise zu 5 Großprojekten. Lithiumland Deutschland, der Preis der Zukunft. Doku von Heidi Mühlenberg. Ich beginne meine Recherche Anfang 2025. Für eine moderne Wirtschaft, fossilfrei und enkeltauglich, mangelt es an 2 Dutzend strategisch entscheidenden Rohstoffen. China erpresst Europa. Zum Jahresende 2025 spitzt sich die Situation zu. Und die EU reagiert am 3. Dezember mit Gegenwehr. Die EU-Kommission beschloss heute den Aktionsplan Resource EU zur Sicherung der Versorgung mit kritischen Rohstoffen. Er sieht Milliardenförderungen für europäische Batterierohstoffprojekte, eine europaweite Bevorratung und den Aufbau eines Lagezentrums vor. Die Dominanz Chinas ist eine reale, aktuelle Bedrohung. Lithiumprojekte sollen beschleunigt und binnen 15 Monaten genehmigt werden. So die Pressemitteilung der EU-Kommission. Ist die Lage wirklich so ernst? Meine Recherche führt mich durch Deutschland. Zusammen mit Experten erkunde ich 5 Lithium-Lagerstätten in Ost und West, mal mit Erzgestein, mal mit lithiumhaltigem Wasser als Quelle. Zusammen könnten die 5 später mal 100.000 Tonnen jährlich liefern. Das ist doppelt so viel Lithium, wie deutsche Autobauer aktuell für die gesamte Jahresproduktion ihrer Elektroneuwagenflotte brauchen. Die erste Etappe führt mich hoch in die Berge, in den malerischen Kurort Altenberg im Osterzgebirge, wo der Zinnbergbau einen Ortsteil seinen Namen gab, Zinnwald. Das Mundloch, wie der Eingang heißt, liegt wenige Meter vor der Grenze zu Tschechien. Darunter ein kilometerweit verzweigtes Stollensystem. Der tiefe Bünau-Stollen aus dem 17. Jahrhundert führt 200 Kilometer durch den Berg. Teils auf deutscher, teils auf tschechischer Seite. Ein Labyrinth. Geologe Thomas Dietrich geht voran. Balanciert im Halbdunkeln über glitschige Holzbohlen, vorbei an Wasserfällen. Ich versuche, Schritt zu halten. Die Helme schlagen hart an die Felsdecke. Auch hier sieht man jetzt nochmal so richtig gut, was die Lagerstätte ausmacht. Alles, was jetzt hier so glitzert, so silbrig, manchmal ein bisschen grünlich. Das ist der Zinnwaldit, das Lithiummineral hier in der Lagerstätte. Ja, und daraus möchten wir dann batteriefähige Lithium-Salzverbindungen wie Lithiumhydroxid oder Lithiumcarbonat herstellen. Spektakulär sieht es nicht aus. Eher wie gewöhnliche gesprenkelte Gehwegpflastersteine mit Quarz. Mein Begleiter erkundet seit 10 Jahren für die Firma Zinnwald Lithium die Lagerstätte, die sich 100 bis 400 Meter tief direkt unter Zinnwald erstreckt. Wir laufen eine Ewigkeit durch Schächte aus Granit, vom Flucht in den Neuschacht bis hin zum Flöz, der tiefsten Stelle, schon nah am geplanten Abbau. Sie liegt direkt unter unseren Füßen, die drittgrößte Lithium-Erz-Lagerstätte Europas. 2,6 Millionen Tonnen hat Zinnwald Lithium erkundet, in 2 Flözen, 75 und 133 Meter mächtig. Lithiumgehalt etwa 0,5%. Hier ist noch mal ein bisschen eng. Wir sind jetzt hier in der Reichstroster Weitung, der größte Hohlraum hier in Zinnwald. Hier war es eine Reicherzzone, das heißt, hier gab es richtig viel Zinn und Wolfram. Deswegen haben die Bergleute hier versucht, eigentlich alles rauszuholen. Ungefähr 500.000 Tonnen an Erz. Und was wollt ihr rausholen? Erzförderung planen wir mit 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr an Roherz. Die riesige Höhle verschluckt jedes Geräusch. Die geplante Erzförderung würde 3 solcher Höhlen innerhalb eines Jahres schaffen, für am Ende 18.000 Tonnen Lithiumhydroxid. Bei 30 Kilo Bedarf im Schnitt für einen Elektro-Pkw reichte das für 600.000 Stück. Später könnte sich die Tonnage verdoppeln. Die Firma plant, hier ab 2030 zu schürfen, über einen Zeitraum von 40 bis 70 Jahren, maximal bis 2100. Die neue Mine soll mit einem Sicherheitsabstand unterm Altstollen beginnen und sich von dort in die Tiefe vorsprengen. Was wir planen, ist auch auf verschiedenen Ebenen, also verschiedenen Sohlen abzubauen und dann so Kammern von Dimension 25 mal 25 Metern rauszusprengen. Und man hat da einen offenen Raum, dann daneben steht der nächste noch nicht abgebaute Bereich. Dann wird dieser offene Raum wird wieder mit Material verfüllt. Und ja, und das halt die Frage ist dann, in 10 Jahren noch, sind da noch Leute unten oder werden die ganzen Geräte dann auch schon irgendwo ferngesteuert? Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Das beste Beispiel dafür ist eigentlich die Grube Kiruna in Schweden. Da wird Eisenerz abgebaut und auch sehr tief bis zu über 1000 Meter. Und da sind eigentlich kaum noch Bergleute unter Tage. Die Eisenerzmine Kiruna als Vorbild für Zinnwald? Tatsächlich verfügt die Mine unterirdisch über einen ferngesteuerten Maschinenpark. Doch zu welchem Preis? Bis 2035 müssen 12.000 Einwohner von Kiruna umsiedeln. 2/3 der Bewohner, samt Kirche, Rathaus, Schule, Altenheime. Denn der Untergrund ist in Bewegung, senkt sich ab. Risse gehen bis unters alte Zentrum. Nach Zeitungsberichten hören die Bewohner jede Nacht gegen 1.30 Uhr ein Dröhnen aus dem Untergrund. Dann wird in der Grube gesprengt. Die Fensterscheiben älterer Häuser klirren und in den Vitrinen scheppern die Gläser. Wie soll das in Zinnwald verhindert werden? Da werden wir jetzt eine ganze Menge an Gutachten noch erstellen zu Gebirgsstabilität, Gebirgsmechanik und dann auch solche speziellen Gutachten wie ein Sprenggutachten erstellen müssen, wo dann halt festgelegt wird, wie viel Sprengstoff wir pro Sprengung halt einsetzen können, sodass hier oben keine Schwingungen mehr ankommen, die dann hier zu irgendwelchen Schäden führen könnten. Überhaupt spielt die Firma gerne die regionale Trumpfkarte aus. Die alte Bergbautradition im Erzgebirge, die man fortführe und wiederbelebe. Marco Uhlig, der Geschäftsführer von Zinnwald Lithium. Meine Familie väterlicherseits kommt hier aus dem Osterzgebirge, also lebt hier verstreut. Von daher habe ich große Teile meiner Kindheit und meiner Jugend tatsächlich hier verbracht. Natürlich bin ich auch in diesem Traditionsdenken gefangen, dass ich denke, wo Bergbau, wenn nicht dann im Erzgebirge. Aber auch ein Stück weit Richtung Moderne gerichtet. Lithium ist einer der modernen Rohstoffe, ein Rohstoff der Zukunft, das ein Synonym für die Abwendung von den Kohlenwasserstoffen. Tatsächlich zelebrieren die Orte im Osterzgebirge ihre Tradition auf eine Weise, die andernorts für Staunen sorgt. Stolz in der Tradition verwurzelt, das eint hier viele. Glanzpunkte setzen die Bergparaden. In der alten Silberstadt Freiberg strömen 25.000 Menschen herbei, wenn sich Hunderte in originalgetreuer Berg- und Hüttenkluft routiniert bei Fackelschein aufreihen. Die Parade ist Kult und huldigt dich dem Weltruhm des hiesigen Erzbergbaus, dem Silbertaler, der als Dollar Furore machte, dem Schatz im grünen Gewölbe, dem sächsischen Eisen im Eiffelturm. Seit dem 16. Jahrhundert marschieren sie. Mitten in der Parade Gerd Kunert, Steiger aus Brand-Erbesdorf. Bergbau ist bei uns Kulturgeschichte seit 800 Jahren oder sogar noch länger. Das ist drin. Ich habe das in der Jugend noch erlebt. Da waren die Schächte noch offen. Da sind hier Tausende, die im Bergwerk gearbeitet haben. Und das hat sich natürlich durch die Familien immer hingezogen und das lebt heute noch. Bergbau gehört dazu. Ohne Bergbau gäbe es nicht. Wenn wir die Medaille nicht aus der Erde holen, können wir nicht mehr leben. Und wenn das manchen Leuten nicht gefällt. Doch kreiert die Tradition deshalb unkritischen Rückhalt für die neue industrielle Lithiummine? Oder schreckt die Erfahrung von Dreck und Lärm eher ab? Schon bald könnte der Bergbau hier erneut der Landschaft seinen Stempel aufdrücken. Mit Fördermengen, wie sie die Region noch nie gesehen hat. Am Anfang war es auch noch halbwegs eine Euphorie, auch bei den Leuten da. Mittlerweile sind sie auch ein bisschen skeptischer geworden, weil jetzt werden ja auch unsere Pläne nach und nach konkreter im Projekt. Ja, also da gibt es, denke ich, auch schon einen Wandel auch in der Denken von der Bevölkerung. Viele Zuschauer stimmen ins Steigerlied ein. Die öffentliche Meinung ist manchmal schwierig nachzuvollziehen. Und da feiert man mit viel Ching, der Raser Bumm, die Bergparaden. Martin Berthau, Professor an der Bergakademie Freiberg, schüttelt den Kopf. Das Ritual bedeutet gar nichts. Das ist immer auch schön und die Stimmung ist gut. Und jetzt kommt es dazu, dass jemand sagt, ich will jetzt wirklich ein Bergwerk bauen. Und dann gehen auf einmal die Probleme los. Dann finde ich auf einmal in derselben Bevölkerung, die gerade eben noch Steigerlied gesungen hat, große Bedenken. Oh, da baut jemand ein Bergwerk. Der Chemiker lehrt an der ältesten Montanhochschule der Welt. Hier studierten Herder und Alexander von Humboldt. Hier wurde schon vor 100 Jahren mit Lithium experimentiert. Die Bergakademie unterstützt das Projekt Lithium-Zinnwald. Doch vom Tempo ist Martin Berthau enttäuscht. In Planung seit 2012 müsste Zinnwald eigentlich schon seit 3 Jahren Lithium fördern. Politik und Wirtschaft seien zu zögerlich, zu Lasten der jungen Generation. Man schimpft über sehr viel, über Gen Z und alles. Ne? Meine Erfahrung ist aber eine andere. Die jungen Leute wollen etwas bewegen, man lässt sie aber nicht. Und das ist ja eigentlich die eigentliche Katastrophe. Also wir haben die Verfahren, wir haben die Technologie, wir haben das Know-how, wir haben die Patente und haben eine hungrige Generation, die was leisten will. Wir haben ja Lithium-Erz. Also es ist eigentlich weniger eine Frage des Könnens als des Wollens. Wenn ich das will und wenn ich sage, ich nehme den Klimaschutz ernst, dann mache ich da auch was entsprechend. Und es gibt ausreichend Bergwerke, die wir hier installieren können in sehr hochwertigen Vorkommen und dann legen wir los. Also für mich ist die Zeit der Ausreden vorbei. Das andere ist auch eine Frage der Ethik. Also ich hole die ganzen Batterierohstoffe aus dem Ausland. Man fördert Rohstoffe in anderen Ländern zu anderen Konditionen und Klimaschutz, Umweltschutzkonditionen. Die sind in Europa, in Deutschland sind die sehr harsch, woanders sind die sehr lax. Wir importieren Rohstoffe und exportieren Probleme. Und das ist ein zutiefst unethisches Verhalten. Und das lehne ich ab. Aber was genau sind die Gründe für die ungewöhnlich lange Verzögerung? Um das zu erkunden, fahre ich an den Ort, wo Zinnwald Lithium das Erz aufbereiten will. 15 Kilometer entfernt von der eigentlichen Mine im Dorf Liebenau. Gleich in der Ortsmitte bunte Protestbanner. Keine Lithiumaufbereitungsanlage. Unübersehbar, 7 Meter breit. 3 Frauen aus dem Nachbarort Bärenstein zeigen mir den geplanten Bauplatz, keinen Kilometer von Liebenau entfernt. Über ein reifes Gerstenfeld auf dem Hügel schweift der Blick weit übers Panorama der sächsischen Schweiz. Lerchen und Schwalben jagen über hohem Gras. Elke Helbig hat eine Karte dabei. Also wir sind jetzt hier, hier ist dieser Weg, der geht hier rüber, dann ist dort diese Baumreihe, die geht direkt runter in den Ort nach Liebenau. Und links und rechts von uns ist quasi hier diese Aufbereitungsanlage. Auf 115 Hektar soll hier das Werk wachsen. 35 Hektar die Anlage selbst. Dazu Wege und eine Abraumhalde von 70 Hektar Fläche und 60 Meter hoch. Heike Sommerschuh, die älteste der Frauen, lebt seit über 60 Jahren hier. Wir stehen hier, Sie sehen den Geisingberg. Wie weit schätzen Sie, ist der weg? 20. Wie weit fliegt das? Wie weit werden wir das Licht sehen, den Lärm hören? Bei uns in der Region ist es so ruhig. Wir hören teilweise die Schmalspurbahn, die ist vielleicht auch 20 Kilometer Luftlinie weg. Das ist so eine Idylle hier. Land und Region haben jüngst für Millionen Euro alte Halden zurückgebaut, saniert und die Infrastruktur für den boomenden Tourismus geschaffen. Und jetzt die Rolle rückwärts? Das Planfeststellungsverfahren listet 11 betroffene Schutzgebiete auf. Natur-, Vogel- und Landschaftsschutzgebiete. Dazu 2 Trinkwasserschutzzonen, die 27.000 Erzgebirgler versorgen. Was uns eben auch immer ärgert, ist, dass bei den Informationsveranstaltungen von Sand gesprochen wird. Also harmlos, es verharmlost wird auch das Material, was auf der Halde liegt. Tatsächlich ist es aber kein Sand, so wie man es jetzt von der Ostsee zum Beispiel kennt, rundgewaschene kleine Steinchen, sondern es sind scharfkantige, winzige Splitter, die eben auch, wenn sie verweht werden, für den Menschen gefährlich sind, indem man es einatmet und dann eben auch, so wie es zu DDR-Zeiten im Bergbau schon gewesen ist, zu Lungenerkrankungen führen können. Meine 3 Gesprächspartnerinnen sind aktiv in der Bürgerinitiative Bärenstein. Eine von 4, die das Lithiumprojekt im Erzgebirge verhindern wollen. Brauchen wir im 3. Jahrtausend einen Bergbau, der eine Region zerstören wird, der die Zukunft von allen Familien zerstören wird? Es gibt in Liebenau eine große Szene von Familien und Kindern. Wir haben auch 2 erwachsene Töchter. Aber ich würde meinen Kindern, genau wie alle Liebenauer, jetzt nie empfehlen. Kommt, baut, zieht neben die Halde. Und diese Situation ist für mich wie eine Ausnahmesituation gewesen, seit wir das erfahren haben, 2023. Zinnwald Lithium versichert, die Halde sei nur vorübergehend nötig und werde mit Sprühwasser gegen Abwehungen geschützt. Doch die Frauen erinnern sich noch gut an heiße Sommer, als das Wasser nicht mehr zum Bewässern der Halden reichte und Mengen rötlichen Staubs in die Dörfer wehten. Es wurde bisher auch noch kein Wasserbedarf genannt. In Liebenau selbst gibt es keinen Fluss. Das heißt, es ist ein wasserloser Standort und das Wasser würde nur über diesen Tunnel dann zum Aufbereitungsstandort gelangen. Und eine Planung zu machen, ohne zu sagen, wie viel Wasser man benötigt dafür und ohne zu sagen, woher dieses Wasser kommen soll und ob es reichen würde, das ist auch nicht logisch. Britta Weber erzählt mir von Brunnendörfern, die ohne Anschluss ans Trinkwassernetz noch mit Hausbrunnen versorgt sind. Wenn Zinnwald Lithium den geplanten unterirdischen Fördertunnel zwischen Mine und Fabrik bohre, 8 Kilometer lang, könnten die trocken fallen. Ebenso sei die Standsicherheit von Talsperren fraglich. Britta Weber fürchtet ganz generell um die Zukunft des Ortes Zinnwald. Es ist so, dass dort immer Sprengungen stattfinden müssen. Wenn wir jetzt bei 1,5 Millionen Tonnen im Jahr sind, sind das 2,6 Tonnen pro Minute. Wenn die besten Lithiumschichten sehr dicht unter der Erdoberfläche liegen, wird man versuchen, so weit wie möglich an die Erdoberfläche heranzugehen mit dem Bergbau. In einer Umfrage lehnten die Liebenauer nahezu geschlossen das Projekt ab. Der Milchbauer, der heute die Felder bestellt, auf denen das Lithiumwerk geplant ist, sieht seine Existenz bedroht und kündigte Klage an. Mir fällt auf, die Ablehnung hier ist einhellig und gut begründet. Das Misstrauen gegenüber dem Investor groß. Ein Kompromiss scheint schwierig. Elke Helbig geht es um Grundsätzliches. Was wird denn mit dem Lithium am Ende gemacht? Und was ist die Perspektive? Die Chinesen sind schon weit in der Entwicklung alternativer Batterietechnologien auf Natrium-Ionen-Basis. Ich denke, in der Zukunft wird es so sein, dass die Autos, mit denen wir hier rumfahren, alle mit diesen Natrium-Ionen-Batterien preiswert unterwegs sind. Brandsicher nebenbei auch, kältebeständig sowieso. Und dieses Lithium dann, das klingt jetzt sehr populistisch, aber natürlich in den Riesenautos verbaut wird, in die Rüstung geht. Und das ist auch eine Frage, ob man jetzt für diesen Zweck hier seine gesamte Region aufgibt. Beim Batterierohstoff Lithium driften offenbar Angebot und Nachfrage dramatisch auseinander. Den Prognosen zufolge wird die weltweite Nachfrage das Angebot im Jahr 2030 um 500.000 Tonnen übersteigen. Meine Erkundungsreise zum zweiten Lithium-Großprojekt führt mich in einen der dünnst besiedelsten Landstriche Deutschlands. Die Altmark rund um Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Die Heimat von Robert, dem ehemaligen Erdgasarbeiter. Hier gibt's das Lithium nicht als Erz, sondern in heißem Sohlewasser. Ich höre es deutlich knacken. Oh, das ist das Schöne. Da muss man nicht mit hin. Also, oh. Radioaktivitätsmessung am Fluss. Also wenn du deutlich mehr knacken hörst, dann ist es ein bisschen mehr, aber ist nicht so. Ja, es ist jetzt nicht, also, wie gesagt. Die Szene wirkt skurril. Robert hockt mit einem Kollegen an der Jeetze, das Flüsschen von Salzwedel. Hinter ihnen spielt die Strömung mit den Wasserpflanzen. Libellen fliegen vorbei. Doch beide haben nur Augen für die Messsonden, die sie vorsichtig in hohle Stahlrohre am Ufer schieben. Man sieht ja, dass das Gewinde noch, das sind alte Erdgasförderstrangrohre, die ausgemustert wurden, dann sicherlich günstig hier verbaut wurden als Uferbefestigung. Und wieso strahlen die? Ja, ganz einfach, durch die Erdgasförderung lagern sich Scales ab, also Ablagerungen im Innenrohr. Und die enthalten natürlich alle Stoffe, die aus der Tiefe kommen. Und das ist ja nachgewiesen, dass dort Radium-Ionen sind. Uwe Baumbach war, wie Robert, beim VEB Erdgasförderung Salzwedel beschäftigt, der rings um die Stadt aus rund 650 Bohrlöchern Erdgas förderte, aus Tiefen von 2 bis 3 Kilometern. Dort lösen 150 Grad Hitze und 140 Bar Druck selbst Metall aus dem Stein. In den zentimeterdicken Krusten im Rohrinnern, Scalings genannt, sammeln sich radioaktives Blei und Radium. Auch Quecksilber und Lithium kamen aus der Tiefe mit nach oben. Von Quecksilber weiß man, dass schon geringste Dosen die Nerven schädigen. Aber Lithium? 7-Up kam 1929 als Limonade auf den US-Markt und enthielt Lithium. Genauer Lithiumcitrat. Man bewarb es als stimmungsaufhellend, für nervöse Personen und gegen Kater. Ein mildes Psychopharmakon in Limonadenform. Erst um 1950 wurde Lithium in Konsumgetränken verboten. Die Medizin nutzt es als Wirkstoff bei bipolaren Störungen. Offizielle Grenzwerte für Humanproben gibt es nicht. Arbeitsmediziner sehen 50 Mikrogramm je Liter Urin als normal an. Die Werte der Erdgaskumpel liegen weit darüber. Neue Studien warnen schon bei moderat erhöhten Dosen vor Schwindel und Störungen der Koordination. Hochdosiert drohten Schäden an Nieren, Herz, Nerven und Schilddrüse. Was ist deine Vermutung? Wie ist dieses Lithium zu dir gelangt in den Körper? Durch die Trocknungsabgase, bei den Regenerationen, die Brennerabgase ebenfalls. Mhm. Es waren keine Filter in den Trocknungsanlagen drin und nirgendwo. Und durch das Trinkwasser auf den Stationsrohren. Und Mitte der 80er Jahre hat man uns auf einmal verboten, das Wasser zu trinken. Okay. Und da musste man das dann in privat mitbringen. Da haben wir uns jeder hat mal Kanister mitgebracht. Ja, ja. Die Kontamination der Kumpel ist in der Altmark ein offenes Geheimnis. Die neue Batterieindustrie braucht Lithium nun in Form von Lithiumsalzen. Die aber will die EU als stark giftig für die Fortpflanzung klassifizieren. Also reprotoxisch 1a. Nachdem es Hinweise auf Fehlbildungen bei Embryos gab. Nach Einwänden der Industrie soll jetzt eine Studie der Uni Gent in Belgien und der Oregon State University bis 2027 Klärung bringen. Und Robert? Ich sag mal so 7 bis 8, mehr waren wir nicht. Und da sind ebenfalls auch schon 4 Kollegen von verstorben. Der Älteste war mit 65 verstorben, der Jüngste mit 56. Ja, und das ist natürlich hammerhart, ne? Das war ein ganz schöner Ruck. Und ich weiß, wie es ist. Ändern kann man es nicht, man kann es nicht zurückdrehen. Das hilft nur gutes Essen und ein entsprechend diszipliniertes Leben. Schon die DDR wollte übrigens Lithium aus dem Gas gewinnen und Importe ablösen. Uwe Baumbach berechnete in seiner Doktorarbeit die anfallenden Mengen. Ja, das war eigentlich eine geplante Sache gewesen. Das standen ja schon mehrere 10 Kubikmeter Rührbehälter zum Auffangen des Lagerstättenwassers. Die standen schon alle in Steinitz da. Gefiltert, befreit von Feststoffen, wollte man das salzige Tiefenwasser eindampfen, um das Lithium aufzukonzentrieren. Die Methode klingt heute brachial. Eindampfung mit Tauchbrennern. Heizgas für den Betrieb gab es genug. Man könnte sich wie eine Art Bunsenbrenner vorstellen, den man direkt in die Lösung hält. Also man zündet die an, taucht dann die Flamme, die natürlich unter Druck steht, direkt in die Lösung. Und so geht die Wärme sofort in die Lösung rein und nicht noch über eine Wand. Doch nach der Wende bei offenen Märkten kostete das so hergestellte Lithium das 4-fache des Weltmarktpreises und der Plan wurde verworfen. Ich freue mich eigentlich, dass es eben endlich doch noch dazu kommt, dass man Lithium aus unserem Erdgas, die Erdgasbegleitwasser sind ja ständig da. Warum soll man das nicht nutzen, wenn es einmal da ist? Ich fahre nach Steinitz zur alten Zentralstation, umgeben von Kiefern und Maisfeldern. An Baumbachs altem Arbeitsplatz residiert heute Neptune Energy. Die Bohrplätze, Rohrnetze und Flächen vom DDR-Erdgasbetrieb übernommen hat. Axel Wenke leitet den Bereich erneuerbare Energien. Er hat für Norwegens Staatskonzern nach Öl gebohrt und will hier den Lithiumschatz heben. Das ist eine sehr, sehr große Ressource. Dort unten ist sehr, sehr viel Lithium. Bei der Sohle hilft uns ja die Natur. Also das tut die Natur von uns. Da sind Tiefenwässer, die unter hohen Temperaturen durch das Gestein fließen, über Jahrmillionen, und dabei das Lithium gelöst haben. Im Vergleich zu anderen Lagerstätten auf der Welt ist unsere sehr tief und hieraus ergibt sich einfach ein größeres ökonomisches Risiko für uns, weil wir doch tiefer bohren müssen als die Konkurrenz. Dafür haben wir keine weiten Transportwege, also wir müssen nicht alles um die ganze Welt schiffen, und wenn wir es schaffen, in Sachsen-Anhalt die ganze Wertschöpfungskette aufzubauen, zusammen mit dem Chemiepark Bitterfeld-Wolfen zum Beispiel und den dort ansässigen Firmen, dann ist das ein unglaublicher Standortvorteil. Das Vorkommen wird auf 45 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat geschätzt und zählt damit zu den weltgrößten. Eine unabhängige Rohstoffagentur hat das nach internationalen Prüfstandards gerade bestätigt. Ab 2030 will Wenkes Firma 25.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr gewinnen. Ausreichend für 400.000 durchschnittliche E-Autos. Doch davor liegt noch viel Arbeit. Genau. Soll ich mal kurz was halten? Oder? Nach etlichen Anläufen und Anfragen darf ich ins blaue Wunder, die große Versuchshalle. Neben 3 Werksfeuerwehren stehen halboffene Laborcontainer. Darin ein Wirrwarr an Kleintanks, Rohren, Schläuchen, Rührwerken und Pumpen. Fotografieren ist verboten. Ich komme mit Ihnen. Nach dem Desinfizieren der Schuhsohlen und Anlegen von Überziehern und Handschuhen darf ich das Heiligtum betreten. Also was Sie jetzt hier sehen, das ist jetzt eine Pilotanlage, eine DLE-Pilotanlage, das heißt Direktlithium-Extraktionsanlage der Firma Lilac Solutions aus Oakland, aus Kalifornien, bei San Francisco liegt das. Und diese Firma hat eine Technologie entwickelt, wie man mit Hilfe eines Ionenaustauschers aus dem thermalen Wasser das Lithium isolieren und extrahieren kann. Ingenieur Joachim Schlüth, eigentlich Experte für Tiefbohrtechnik bei Neptune, führt mich sichtlich begeistert durch die Pilotanlage. Ein Rührwerk rührt Leim auf zur pH-Wertstabilisierung. Schlauchpumpen quetschen die Flüssigkeit durch den Schlauch in den nächsten Tank. So, und hier haben wir verschiedene Filterfeinheiten bis zu einem Mikron. Da werden die Feststoffe separiert, bevor das Lagerstättenwasser dann vorbehandelt in einem Tank sich sammelt. So, und hier haben wir den Ionenaustauscher, der ist jetzt abgedeckt, weil das Intellectual Property ist von der Firma. Das ist so ein firmeninterner, das wollen die natürlich nicht, dass das jeder sehen kann. Ionenaustauscher sind ein bisschen wie Zauberei. Jede Firma entwickelt ihre eigenen und hält die Mixtur geheim. Die kugelförmigen Reagenzien sind das Herzstück der Pilotanlage. Sie fischen wie ein Magnet gezielt die Lithiumionen aus der Sohle, halten sie fest, bis sie im nächsten Prozessschritt ausgespült werden. Die sogenannte Regeneration. Der Magnet schaltet kurz ab und gibt das erbeutete Lithium frei. Dann beginnt der Prozess von vorn. Das Thermalwasser, was wir hier haben und aus dem tiefen Untergrund holen, hat in etwa eine durchschnittliche Konzentration von Lithium von 400 ppm. Und hier haben Sie das finale Produkt letztendlich aus dem DLE und das hat eine Konzentration von über 2000 ppm. Lithium ppm, parts per million, beschreibt die Konzentration von Lithium in einer Lösung. Das Verfahren aus Kalifornien ist das zweite von fünf, das Neptune Energy bis Anfang 2026 erprobt, um zu klären, welches Verfahren perfekt passt für die Sohle der Altmark. Denn je nach Untergrund sind die Tiefenwässer verschieden heiß, salzhaltig, sauer oder mit eigenen Fremdstoffen versetzt. Problematische Ausfällungen haben wir nicht im Sinne von Gefahrstoffen. Quecksilber ist zum Beispiel im Wasser nicht enthalten, ist also Bestandteil der Gasphase, wenn wir Gas produzieren. Hier produzieren wir Wasser aus dem Grundwasserleiter und die Quecksilberkonzentrationen sind sehr gering. Natürliche radioaktive Stoffe, die haben wir jetzt im Prozess auch nicht nachweisen können. Das kommt eher noch aus alten Zeiten, wo man viel gebohrt hat. Ist sowas komplett auszuschließen? Das muss man sehen, in welchem Verfahren wir am Ende arbeiten werden. Ob wir dezentral arbeiten mit kurzen Leitungen oder ob wir tatsächlich lange Leitungen brauchen. Für Axel Wenke kommen meine Fragen zu früh. Also suche ich in Horstberg, Niedersachsen nach Antworten. Direkt neben einem Schießplatz von Rheinmetall betreibt die Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe, BGR, eine Forschungsbohrung, 3800 Meter tief, um interessenneutral verschiedene Ionenaustauscher zu testen. Die Sohle hier, erklärt André Stechern, sei fast identisch mit der der Altmark. Ich frage ihn nach den strahlenden Krusten im Innern der Rohre, den Scalings. Was bis zur Wende genutzt wurde, vielleicht zur Erdgasgewinnung, da war die Technik eine andere. Und da hatten wir in der Zeit Scaling-Probleme. Es wurde in den letzten Jahren sehr viel Forschung betrieben, um genau dieses Ausfällen in den Rohren obertägig zu vermeiden. Wir haben ja Wärmetauscher. Die Wärmetauscher ist ein extrem teures Produkt. Und wir möchten da ja nicht, dass da irgendwelche Stoffe ausfallen. Und deswegen wurde im Vorfeld, als Geothermiekraftwerke, sage ich mal, angefangen haben, wurde da, sage ich mal, geforscht, wie man diese Stoffe in Lösung behalten kann. Und das ist mittlerweile Standard. Es gibt kein Geothermiekraftwerk in ganz Deutschland oder europaweit, was ohne Inhibitoren läuft. Das Zauberwort heißt Inhibitor. Speziell entwickelte flüssige Chemikalien, die der Rohsohle zugesetzt werden und verhindern, dass sich Problemstoffe in der Rohrwand innen anlagern. Die Inhibitoren verhindern nicht nur die lästigen Scalings, sondern damit auch die Aufkonzentration von Schwermetallen sowie Alpha- und Gammastrahlern. Blei, Quecksilber und Arsen, versichert Stechern, seien im tiefen Wasser der Altmark nahezu nicht vorhanden. Alle Lithium-Sohle-Projekte würden profitieren von Fortschritten der Bohrindustrie in den letzten Jahren. Doch Altlasten überschatten die neuen Lithium-Pläne. Wann immer Neptune Energy öffentlich auftritt, kommen die Protesttrommler der Bürgerinitiative Saubere Altmark. Denn die Firma ist nicht nur Lithium-Investor, sondern auch Betreiber der Giftschlammgrube Brüchau nahe Salzwedel, wo etwa 180.000 Tonnen überwiegend gefährliche Bohrabfälle in einer undichten Tongrube lagern. Darunter 500 Tonnen Quecksilber. Sie sickern ins Grundwasser, kontaminieren Brunnen. Doch trotz Landtagsbeschluss und zahlloser Proteste weigerte sich Neptune, die Grube komplett auszugraben. Das Oberbergamt Sachsen-Anhalt genehmigte die Einhausung der Gefahrstoffe vor Ort in Brüchau selbst, erntete Proteste und eine Gerichtsklage des Bundes für Umwelt- und Naturschutz. Ein Preisschock erschüttert die Börsen- und Rohstoffmärkte. Der weltgrößte Batteriehersteller CATL schloss am 12. August überraschend seine Lithiummine Zhenjiang, die mit einer Kapazität von 46.000 Tonnen Lithium rund 6% des Weltmarkts abdeckt. In den Seehäfen, die Rohlithium für die ganze Welt umschlagen, gerieten Lieferketten ins Stocken. Chinas Regierung hatte die Bergbaulizenz für die Mine nicht verlängert. Händler ließen ungläubig Drohnen über dem Tagebau kreisen, um die Nachricht zu prüfen. Sofort schossen Aktienkurse und Preise für Lithium nach oben, da Anleger mit einer Verknappung rechneten. Fast gleichzeitig gibt's überraschende neue Autoproduktionszahlen. In der ersten Jahreshälfte 2025 hatte Deutschland 860.000 Elektro-Pkw produziert. Ein neuer Rekord. Laut Prognosen im Gesamtjahr 1,7 Millionen E-Autos. So viel wie noch nie. Damit stieg der Elektroanteil von 30% im Vorjahr auf 40% und könnte 2026 die Hälfte erreichen. Neben der Elektromobilität treiben auch neue Großspeicher für Rechenzentren und Energienetze den Lithiumbedarf in die Höhe. Bis 2030 auf 170.000 Tonnen pro Jahr, schätzt die Deutsche Rohstoffagentur. Nach Zinnwald und Salzwedel führt mich meine Erkundungstour nach Guben, an die deutsch-polnische Grenze, zum Lithiumprojekt Nummer 3. Hier will die kanadische Bergbaufirma Rocktec einen Lithiumkonverter errichten. Ein Konverter ist imstande, nur wenig angereichertes Rohlithium um 5% zu einem raffineriefähigen Zwischenprodukt mit etwa 25% Lithium aufzukonzentrieren. Ein wichtiger Schritt in der Lieferkette. Guben will das Erzkonzentrat aus Bosnien-Herzegowina anschließend noch weiter zu batterietauglichen Rheinst-Lithium veredeln. Die Kosten sind immens. 680 Millionen Euro. Das Werk sollte Mitte 2025 stehen, doch die Baustelle am Neiße-Ufer liegt verwaist. Ich sehe Reifenspuren im Schlamm. Das brachliegende Gelände hat offenbar Hobbyrennfahrer angelockt. Emsig sind hier nur die Zugvögel, die sich in großer Zahl am Fluss sammeln. Dabei hatte das Land Brandenburg in Rekordzeit die Baugenehmigungen erteilt und 100 Millionen Euro Förderung zugesagt. Die EU wählte das Projekt als besonders förderwürdig aus. Doch es fehlt an Investoren. Nur 6,5 Millionen US-Dollar erbrachte der jüngste Aktienverkauf. Nun werden Kosten reduziert. Statt aus Bosnien soll das Rohlithium von C&D Logistics mit Sitz in China kommen. Ebenso das Know-how. Der Baubeginn in Guben ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch mein nächstes Projekt steht erstmal unter keinem guten Stern. Im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt baut eine Tochter des niederländischen Metallurgiekonzerns AMG eine Raffinerie für Lithium. Finanziert über den Mutterkonzern. Ergänzt durch 5,5 Millionen Euro aus der regionalen Wirtschaftsförderung. So spannend das Projekt ist, so verschlossen ist die AMG-Tochter. Ich warte Wochen auf eine Antwort von AMG, werde wieder und wieder auf später vertröstet. Es herrsche Ausnahmezustand. Als ich schon aufgegeben habe, kommt kurz vor Redaktionsschluss ein Anruf. Ein Besuch im Innern der Anlage sei schwierig, aber AMG-Chef Stefan Scherer hat jetzt online ein paar Minuten Zeit. Wir hatten halt alle Hände voll zu tun dort. Und es gab da keine Blaupause für. Ja, sondern wir haben das alles im Prinzip selbst designt. Naja, da werden halt auch mal Fehler gemacht. Ja, dann wird eine Schraube nicht richtig angezogen oder eine Dichtung nicht richtig eingelegt. Dann verblocken Dinge. Ja, und sie lernen erst mal, wie man das betreiben muss, damit da keine Blockaden entstehen. Wie muss ich meine Spülung takten, damit da nichts passiert? Die Produktion befinde sich aktuell in der heißen Qualifizierungsphase. AMG sendet das Material in kleinen Mengen zu den Kunden, die es direkt in ihren Anwendungen, also ihren Kathodenpasten für Batterien, testen, nicht mehr im Labor. Ab Mitte 26 will AMG Geld verdienen. Die 26er Produktion sei schon verkauft. Ja, wir haben Abnahmeverträge. Wir haben jetzt den Produktionsprozess in unserer Anlage stabilisiert im letzten Jahr und haben seit November Lithiumhydroxid in Batteriequalität produziert. Wir werden also nächstes Jahr ungefähr 50% unserer Produktionskapazität verkaufen und danach dann eben voll, also 2027. Bitterfeld wurde ausgewählt, weil der Chemiepark ausreichend Platz bietet, um die Kapazität in Zukunft aufs Fünffache zu erweitern. Statt 20.000 Tonnen pro Jahr auf 100.000 Tonnen. Ausreichend für 3,4 Millionen E-Autobatterien. Auch recyceltes Lithium will AMG künftig hier raffinieren. Die AMG-Raffinerie Bitterfeld ist Europas erster Leuchtturm beim Aufbau der Lithium-Infrastruktur und verdient umso mehr Beachtung, da die Volksrepublik China vor wenigen Wochen Exportstopps für Technologie der Lithium-Raffinerie und Batteriefertigung androhte. Am 13. Oktober 2025 kündigt Chinas Handelsministerium neue, verschärfte Exportregeln für Lithiumbatterien an. Betroffen sind neben Materialien wie Kathoden und Anoden auch Maschinen zur Fertigung der Batterien, wie Wickel- und Deckingmaschinen, Elektrolytbefüllungsanlagen, Heißpressen und Graphitisierungsöfen. Für den Export dieser Güter gilt künftig eine Genehmigungspflicht, die im November in Kraft tritt. Batterieexperten warnen, ein vollständiges Exportverbot könne in sehr kurzer Zeit erfolgen. Beschränkt ist auch die Ausfuhr von Technologien zur Lithiumgewinnung aus Sohle sowie zur Aufreinigung von Lithium. Obgleich China das Inkrafttreten auf November 2026 verschob, entwickelt der Kampf ums Lithium eine Dimension, die in der Dynamik und Tragweite ohne Beispiel ist. Europa läuft die Zeit weg. Laut dem kritischen Rohstoffgesetz soll die EU bis 2030 mindestens 10% ihrer kritischen Rohstoffe selbst abbauen und 40% der Weiterverarbeitung stemmen. Kein Land, gemeint ist vor allem China, sollte mehr als 65% des Lithium in die EU liefern. Heute zeigt sich, das reicht nicht. Michael Schmidt von der Deutschen Rohstoffagentur. Wir sind im Moment knapp 100% importabhängig. Und wir können diese Importabhängigkeit auf 50-60% senken. Also die Eigenversorgung, wir können so 40-50% kriegen wir selbst hin. Es gibt in Europa genügend Lithium, um einen europäischen Bedarf zu decken. Diesen Optimismus stützen meine Recherchen bisher nicht. Doch noch ist ein Projekt offen. An einem sonnigen Dezembertag stehe ich auf einer Bohrplattform der Firma Vulcan Energy in 11 Metern Höhe, inmitten der Bohrarbeiter. Wir sind in Scheidberg bei Insheim, im Oberrheingraben, eine halbe Autostunde von Karlsruhe entfernt. Mein Lithium-Großprojekt Nummer 5. Ein Autodrehkran hieft gerade ein 12 Meter langes Stahlrohr hinauf auf die Arbeitsplattform, wo es ein Trupp Arbeiter mit breitkrempigen amerikanischen Schutzhelmen entgegennimmt und konzentriert zum Bohrloch manövriert. Per Handzeichen dirigiert der Vorarbeiter das Heben und Senken der Last über eine beeindruckende Seilwinde. Akkuschrauber und Vorschlaghammer kommen zum Einsatz. Im Zeitlupentempo verschwindet das Rohr im Loch. Hier, wenn man hier reingucken würde, könnte man theoretisch 2.500 Meter tief gucken. Scheidberg ist die erste von insgesamt 24 neuen Geothermiebohrungen, die Vulkan entlang des Rheins niederbringen will. An den geologischen Störungszonen entlang des Flusses haben Tektonik und Erdbeben Wegsamkeiten im Untergrund erschaffen, durch die mit Druck heißes Thermalwasser fließt. Vulkan-Geschäftsführer Thorsten Weimann. Und in der Thermalsohle ist das Lithium drin, so 180 Milligramm. Elementares Lithium, wenn man das in Lithiumchlorid, dem Salz, was wir hier gewinnen, rechnet, ist es ungefähr ein Gramm. Ja, in einem Gramm im Liter, das ist schon mal gar nicht wenig. Da rund 60 Liter je Sekunde nach oben schießen, ergibt das eine Ausbeute von rund 6 Tonnen Lithiumsalz pro Tag und Bohrung. Vor der Lithiumentnahme wird aus der heißen Sohle noch Heizwärme produziert für die Stadt Landau mit 6.000 Einwohnern. Das verbilligt die Produktion deutlich. Andere geplante Standorte wie Ludwigshafen, Mannheim und Ortenau sollen dem Beispiel folgen. Wir haben einen sehr, sehr geringen Flächeneinsatz, sehr geringen Energieeinsatz, sehr geringen Chemikalieneinsatz. Damit haben wir auch einen sehr geringen Abfall, der zum Schluss hinten übrig bleibt. Dazu sind wir auch noch klimaneutral, Warum? Weil wir die eigene Energie, die wir brauchen für den Prozess, selber herstellen. Dadurch, dass wir Wärme liefern, bis 560 Gigawattstunden wollen wir an die Stadt Landau liefern. Und damit wird ja entsprechend fossile Energieträger werden verdrängt, damit auch der CO2-Ausstoß von denen. Tatsächlich misst der Bohrplatz Scheibwerk nur 140 mal 140 Meter. Rings um den Zaun informieren Transparente die Anwohner über Produktionsdetails und Zeitplan. Der Betrieb sei 190 Tage unfallfrei. Drei runde Wasserbecken neben dem Bohrturm fangen Produktionswasser auf, das im Kreislauf geführt wird. Direkt neben dem Bohrplatz sind Felder gepflügt. Für die Wintersaat. Wir haben ja von den 7 Bohrplätzen, die wir insgesamt planen, haben wir ja schon 2 gekauft. Ja, das sind die bestehenden Geothermiekraftwerke in Insheim und Landau. Wir fahren nach Landau, vorbei an Bergen Zuckerrüben, mitten durch hügelige Weinberge. Hier will ich sehen, wie täglich Tonnen Lithium aus nichts als Salzwasser gewonnen werden. Ein Ort zum Staunen. Das Gelände liegt am Stadtrand. Geschützt von mannshohen Blechzäunen auf dem Gelände einer alten Panzerreparaturwerkstatt der französischen Armee. Also wir stehen hier gerade auf dem Sondenplatz. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir unsere Förderbohrung, aus der die Thermalsohle aus der Tiefe hochgefördert wird. Und auf der anderen Seite, etwa 8 Meter davon entfernt, sehen wir die Reinjektionsbohrung, wo die Thermalsohle, nachdem wir das Lithium entnommen haben und die Wärme entnommen haben, wieder in den Untergrund geführt wird. Keine 50 Meter entfernt steigen wir ein paar Stufen hoch ins Herz der Anlage. Die eingehauste Lithium-Extraktion. Jean-Baptiste Bertin öffnet schwere Doppeltüren aus Stahl. Dahinter kommen 3 hohe, runde Tanks zum Vorschein. Hitze schlägt mir entgegen. Das sind hier unsere Extraktionssäulen. Die sind mit dem Vulsorb, mit unserem Extraktionsmaterial, mit dem aktiven Material gefüllt. Dieses Vulsorb behält das Lithiumchlorid zurück, wenn das Thermalwasser durch die Säule fließt. Das ist ein physisches Adsorptionsprozess. Vulsorb heißt das Sorbenz, das Vulkan selbst entwickelt hat. Die Anlage laufe schon Jahre störungsfrei, mit guten Extraktionsraten, sagt Jean-Baptiste Bertin und zeigt mir das begehrte weiße Lithiumsalzpulver. Dieser Anblick und die Anlage selbst haben vor mir offenbar schon viele beeindruckt. Da haben wir nachgewiesen, dass dieses Verfahren der Lithium-Extraktion auch wirklich funktioniert. Von der Bohrung, die Bohrung haben wir jetzt erfolgreich abgeteuft, über die Lithium-Extraktion, über die Lithium-Weiterverarbeitung. Damit stehen schon Teile einer lückenlosen deutschen Lieferkette, was noch keinem Projekt vorher gelang. Keine 200 Kilometer wird der Transportweg lang sein, vom Rohlithium bis zur fertigen Batterie, versichert Weimann. Vielleicht eine Blaupause für kommende Sohleprojekte in der Altmark und Niedersachsen. Allein die heißen Sohlewässer bergen 70 Millionen Tonnen Lithium und könnten Deutschland so über viele Generationen mit dem Leichtmetall versorgen. Dabei war auch am Rhein der Start holprig. Die Bewohner von Landau machten 2014 Mängel beim Betrieb der Geothermieanlage für ein Erdbeben verantwortlich. Bürgerinitiativen protestierten, und der Stadtrat beschloss die Schließung. Einige Dörfer untersagten das Bohren auf ihren Böden. Doch jetzt, 11 Jahre später, strömen Hunderte zu den Tagen der offenen Tür, stellt Landau Bauland bereit und schloss einen Wärmeliefervertrag. Wie hat Vulkan das geschafft? Transparenz. Gnadenlose Transparenz. Wir haben die Bevölkerung eingeladen, wir haben die politischen Vertreter eingeladen, wir haben die Stadt- und Gemeinderäte eingeladen, wir haben die Fraktionen eingeladen. Wir haben auch andere von der Kirche über die Feuerwehr und so weiter, damit wir den Menschen das zeigen können. Teilweise ein Team von über 14, 15 Leuten. Tatsächlich darf auch ich alles sehen. Selbst das hauseigene Adsorptionsmittel Vulsorb im Labor des Geothermiekraftwerks Insheim. Ein poröses, weiß-beiges Granulat. Und plötzlich, als ich das Labor verlasse, sehe ich die Fässer. Im Hof stehen sie hinter einer flachen Mauer. Etwa 100 kleine blaue Fässer aus nagelneuem Kunststoff, palettenweise säuberlich umwickelt mit Plastikfolie wie zum Abtransport. Davor prangt ein großes Radioaktivitätszeichen. Ich bin überrascht. Gibt's also auch hier Scales mit radioaktiven Reststoffen wie früher in der Altmark? Ja, erfahre ich. Es ist schwach radioaktives Blei 210, gesammelt über 7 Jahre. Prinzipiell passiert es auch, ja. Ich sage mal, geringe Mengen bleiben zurück, das können wir nicht verhindern. Also auf Null kommen wir definitiv nicht. Die werden im Endeffekt dann dort gereinigt, abgelöst und werden dann entsprechend verpackt, sodass sie keinen Schaden mehr anrichten können und werden dann verwahrt. Mit weiterer Forschung hofft Vulcan, die Scalings zu vermindern. Eins macht das Projekt besonders. Da die Firmengründer zwei australische Geologen waren, warben sie erfolgreich Investoren an der Hauptbörse Australiens, wo Rohstofftitel dominieren. Ein Glücksfall. Als erste Firma konnte Vulcan so zum Jahresende 25 die vollständige Projektfinanzierung vermelden. Für seine erste Projektphase hat das Unternehmen nun eine Finanzierung von 2,2 Milliarden Euro zusammen. Der Großteil, rund 1,2 Milliarden Euro, ist Fremdkapital. Das ist ja ein Riesenvertrauensvorschuss, muss man ganz klar sagen. Also wir haben unsere gesamte Produktion der Phase 1 für die nächsten Jahre bereits verkauft. Das sind 24.000 Tonnen Lithiumhydroxidmonohydrat. Wir haben also vier Kunden. In dem Falle, das ist Stellantis, das ist Umicore, das ist LG und Glencore. Das sind unsere vier Abnehmer. Wir möchten ja noch weitere Phasen realisieren, sodass andere Kunden dann auch natürlich noch zum Zuge kommen können. Aus dem Rohstofffonds der deutschen Bundesregierung erhielt Vulcan 150 Millionen Euro. Das sind zwar nur knapp 7%, hat aber Symbolkraft, da es sich um das erste vom Bund mitfinanzierte Projekt handelt und die hohen Anfangsinvestitionen für die Tiefbohrarbeiten möglich macht. Also die Investitionen am Anfang in das Projekt sind einfach höher. Die operativen Kosten sind dadurch aber wesentlich geringer. Wir rechnen momentan mit etwas über 4.000 Euro pro Tonne. Und wenn man das in das Verhältnis setzt zu dem, wo der Weltmarktpreis momentan hintendiert oder ungefähr liegt bei ungefähr 12.000 Euro pro Tonne, zeigt das ganz klar, dass man relativ lange noch produzieren kann. Das heißt, wir sind hier recht robust hinsichtlich der Kosten. Damit liegen die Produktionskosten im unteren Viertel der Lithiumprojekte weltweit. Zum Vergleich: Zinnwald Lithium rechnet mit Produktionskosten von 8.400 Euro pro Tonne Lithiumhydroxid. Also mehr als das Doppelte. Nach 10 Monaten ziehe ich das Resümee meiner Erkundung. Erstens, deutsches Lithium ist konkurrenzfähig. Zweitens, wir haben genug für Generationen. Drittens, Lithium aus Sohle schlägt Lithium aus Erz in Umwelt- und Klimafragen. Und viertens, es bestehen unfassbare Wissenslücken zu den Gefahren für Gesundheit und Biosphäre. Wie aber sollen Behörden dann bei Genehmigungen im Sinne der Vorsorge entscheiden? Ich denke an die malerische Altmark und ihre giftige Bürde aus rücksichtslosen Zeiten. Und an Robert, den schwerkranken Erdgaskumpel aus Salzwedel. Lithiumland Deutschland, der Preis der Zukunft. Doku von Heidi Mühlenberg. Es sprachen Karina Plachetka, Axel Thielmann. Ton André Lühr, Schnitt Steffen Brosig. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulf Köhler. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2026.